Vertrauen ist der Anfang von allem. Es ist beachtenswert, welchen Aufwand Salvatore Asciolo für seine Finanzaktivitäten betrieb. Allein in Deutschland gehörten mindestens 2 Hacker zu seinem Team, dazu ein Berater, der mit Erdölderivaten schwer reich geworden war, ein einstmals ranghoher Soldat in der DDR, der für die Gruppe Kontakt nach Russland hielt, dazu mehrere Unternehmer und eine ganze Reihe von ehemaligen und aktiven Bankfunktionären. Insgesamt weit mehr als ein Dutzend Beteiligte. Die Gruppe bewegte dazu 2- bis 3-stellige Millionenbeträge, hatte Bezüge zur Mafia. Es gab eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von BKA, der Antimafia-Staatsanwaltschaft und italienischen Carabinieri, und dennoch ist nichts darüber in Deutschland bekannt geworden, abgesehen davon, dass Salvatore Asciolo sich den Behörden gestellt hat. Gesucht wurde er wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Geldwäsche. Asciolo war in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Dass der Boss Nicolino Grande Aracri ihn wegen Drogengeschäften kontaktierte, war Polizei bekannt. Er tauchte auch sonst in BKA-Akten auf. Vermutlich kamen hier 2 Probleme zusammen. Für die komplexe Finanzkriminalität ist es schwer, das Interesse der Öffentlichkeit zu erregen. Und zu Ermittlungen in diesem Bereich geben Behörden so gut wie nie Pressemitteilungen heraus. Wenn jemand Kokain für 100 Millionen Euro schmuggelt, wird das kommuniziert. Wenn jemand 100 Millionen Euro Schwarzgeld über umständliche Wege bewegt, eher nicht. Salvatore Asciolo arbeitet seit langem grenzüberschreitend. Bereits beim Euro-Paradiso-Projekt war neben dem dubiosen israelischen Investor auch ein seriöser deutscher Tourismusunternehmer involviert, der inzwischen als Berater für Investments in die Tourismusbranche in Berlin lebt. Für den Versuch einer Neuauflage konnte Asciolo einen neuen Berater gewinnen, dieses Mal ein Mann aus Hamburg. Der bestand aber darauf, dass alles sauber und nach Gesetz über die Bühne gehen müsse, wohl auch deshalb wurde aus dem Projekt nichts. Und jetzt also Finanzkriminalität. Asciolo und seine Leute arbeiteten an mehreren Fronten gleichzeitig, wie die Ermittlerinnen und Ermittler des BKA herausfanden. Aber was taten sie genau? Da war zunächst ein Investmentvertrag, den die Beamten am 29. Oktober 2019 abfingen. Ein Mann aus dem italienischen Team von Asciolo schickte eine E-Mail an Salvatore Asciolo, die dieser gleich an Marc Ulrich Gabler weiterleitete. Allein der Betreff der E-Mail, 103, verriet den Beamten, dass es wohl um einen SWIFT-Code gehe. Denn ein SWIFT-Code mit der Nummer 103 kommt bei internationalen Überweisungen zur Anwendung. Schon bei Telefongesprächen in den Tagen zuvor sagte Asciolo zu dem Absender der E-Mail, sowohl der 103 als auch ein Scheck seien gedeckt. Bruchstückhaft offenbart sich den Ermittlern der Plan. Ein weiterer Mitarbeiter aus Italien sagte, man könne das jetzt zu Geld machen und den Scheck nutzen, um eine Kreditlinie zu aktivieren. Ein Kollege habe den Namen des Unternehmens geschickt, das man dafür nutzen könne. Sie bekamen auch mit, dass ein Treffen in Italien anstand. Salvatore Asciolo fuhr mit dem Audi seines Bruders hin. Was dort allerdings besprochen wurde, blieb ihnen verborgen. Insofern war es logisch, dass sie die E-Mail am 29. Oktober 2019 mit dem Gehörten in Verbindung brachten. Denn angehängt war ihr ein Investmentvertrag über 500 Millionen Euro zwischen den Unternehmen Northern Oil Co. Limited in Hongkong und Livan Ltd. in Blackpool, Großbritannien. Das BKA gab dazu die Info nach Italien, dass die Northern Oil ein Partnerunternehmen der Pintus Group LLC sei, also des Unternehmens des Mannes, der schon Michele Amandini mit dubiosen Papieren versorgt hat. Solche Investmentverträge und SWIFT-Codes lassen sich in rauen Mengen im Internet herunterladen, auch mit deutschen Unternehmen als Beteiligten. Sogar ein Vertrag der Northern Oil Co. Ltd. findet sich, allerdings mit dem Datum 12. Juli 2021 und dem Betrag 5 Milliarden Euro, unterschrieben von einem Herrn Kai Huan Chun. Eine Passkopie von ihm ist angehängt. Wieder einmal, wie bei Roberto Recordares Operationen auch, könnte man alles für Scheinoperationen halten. Und wieder könnte man sich die Frage stellen, wozu all dieser Aufwand für heiße Luft? Und dann sind da doch Indizien, dass es sich um mehr als bloß heiße Luft handelt. Am 4. Oktober 2019 hatte ein Mann aus seinem Team zu Asciolo gesagt, es stünden schon 500 Millionen bereit. Er solle das Konto also großzügig berechnen, was die Kapazität anbelange. Am 8. Oktober 2019 informierte Marc-Ulrich Gabler Asciolo, dass er bei der Deutschen Bank war und nach einem Konto gefragt habe, das große Geldmengen aufnehmen könne. Sie hätten dort jemanden, der ihnen helfe. Zitat: Bernd ist ein Bankier, der bei der Bank arbeitet und uns die Codes geben wird, die man braucht, um das Geld herunterzuladen. Es sollte also keine Probleme geben. Am 11. und 12. Oktober 2019 trafen sich alle in Düsseldorf. Die Gruppe wollte ein schweizerisches Unternehmen nutzen für Transfers, Maxoline. Auch dieses Unternehmen war Curio Pintus zuzurechnen, diesem ominösen Finanzagenten, der seit Jahrzehnten mit dubiosen Finanzprodukten hantierte. Den Ermittlern offenbarte dieses Treffen Ungeheuerliches. Sie hörten, dass die Gruppe quasi jeden Teil der Bankdokumentation ändern könne, Barcodes, Transaktionsnummern. Die Gruppe habe sich de facto ins Banksystem gehackt, schrieben sie. Ein Albtraum für jede Abteilung zur Überprüfung von Geldwäsche-Verdachtsfällen. Genauso wie das folgende Gespräch zwischen verschiedenen Beteiligten der geplanten Finanzoperation am zweiten Tag des Treffens. Ob es sich hier um Bernd dreht oder jemand anderen, wird nicht deutlich. Aber das Gespräch legt erneut nahe, dass der Clan auf jemanden in der Bank zählen kann. Gabler: Wir müssen dann die Compliance machen. Beteiligter 1: Das ist nicht das Problem. Er ist im Inneren der Bank und weiß Bescheid, okay? Beteiligter 2: In Anbetracht der Tatsache, dass es die Deutsche Bank ist, ist es kein Problem, da es keine andere Bank gibt. Asciolo: Er sagt, wir müssen sicher sein. Aber er hat ja gesagt. Er sagt, es wird keinen Alarm geben. Ein Gespräch unter vier Augen ist bei der Deutschen Bank auf der Suche nach dem eigenen Weg offenbar durch nichts zu ersetzen. Aber ehrlich gesagt, solch wenig konkrete Informationen sind für Journalisten dennoch eher undankbar. Man kann kaum etwas mit ihnen anfangen, sie kaum überprüfen. Ich habe bei der Deutschen Bank angefragt, hat sie Hinweise darauf, dass Mitarbeiter mit der italienischen Mafia kooperieren und ein Auge zudrücken, wie die Mafiosi in einem Gespräch sagen? Hat sie Hinweise darauf, dass es den Clans gelungen ist, ihr System zu hacken? Ich bin daher sehr dankbar, dass sich in den Akten auch sehr präzise Angaben finden. Es geht um eine Anleitung, wie man Geld, das auf Kreditkarten deponiert ist, offline herunterladen kann. In einer E-Mail vom 5. Februar 2020 ist das Verfahren beschrieben. Die Akte nennt auch den angeblichen Besitzer dieser Kreditkarte, nämlich die Strabag AG, sowie die Nummer des Kontos, das mit der Karte verbunden ist, DE 275 00 700 100 8611 88 100. Die E-Mail stamme ursprünglich von Sergei. Die Ermittlungen des BKAs ergaben, dass dieser Sergei wohl als Kontaktperson zu russischen Ex-Offizieren fungierte. In den Akten ist der Weg dieser E-Mail nachgezeichnet. Sergei schickte sie an einen Mann namens Udo W., einen ehemaligen DDR-Militär. Von dort ging sie an den Berater der Gruppe, Johann Münkler. Name geändert. Beschreibung des Verfahrens: Es gibt einen Absender auf einer Visa-Karte. Erstens, überweise bis zu 2 Millionen pro Tag oder so viel, wie du akzeptieren kannst. Zweitens, die Zahlung erfolgt von den mit den Karten verbundenen Konten. Anzahl der Karten 3. Drittens, direkte Zahlung auf die Karte. Die Karten des Absenders sind mit den Konten verbunden, es werden keine Kontoauszüge ausgestellt. Bedarf? Viertens, Visa Gold, Deutsche Bank Firmenkarte, privat, AG möglich. Fünftens, bevorzugte Länder, Deutschland, Österreich, Tschechische Republik, aber auch andere werden berücksichtigt. Sechstens, langfristige Beschäftigung. Siebtens, die erste Rate muss in bar zurückgezahlt werden. Die Leute kommen dorthin, wo sie Schulden haben. Achtens, die restlichen Raten nach einer separaten Vereinbarung mit Europa. Neuntens, Kosten. Annahme 40%, 50% Absender, 10%, 50-50 an Vermittler. Für die Aufnahme der Zusammenarbeit. Zehntens, der Empfänger schickt die Akzeptanzkarte, den Pass des Eigentümers und das Firmennetz. Screenshots auf beiden Seiten und ein neuer Check von der Karte. Elftens, der Absender macht eine Testzahlung von 5 bis 10 Euro und schickt einen Screenshot. Zwölftens, der Empfänger sendet einen Screenshot für die Annahme der Testzahlung, den Hauptvertrag und die Vertriebsvereinbarung. Auch hierzu habe ich die Deutsche Bank befragt. Die Antwort ging nicht über das oben bereits wiedergegebene Statement hinaus. Das Unternehmen Strabag antwortet, man habe keine Kenntnisse von den dargestellten Ermittlungen. Zitat: Die zitierte Kontonummer ist unserem Konzern zuzuordnen und uns aus vergangenen Vorgängen im Jahr 2020 bekannt, die wir damals in Deutschland auch zur Anzeige gebracht haben. Unverbindlichen Aussagen der eingebundenen polizeilichen Stellen zufolge handelt es sich aber eher um Phishing- oder Computerbetrugsversuche. Seither gab es keine für uns ersichtlichen kritischen Kontobewegungen auf dem betreffenden Bankkonto und auch von einer Kreditkarte hierzu ist uns nichts bekannt. Es ist schwierig, mit solchen bei Durchsuchungen gefundenen Informationen umzugehen. Ein in den Akten abgebildetes Dokument, ein MT-103 Swift Code mit Bezug zur Maxoline AG, wirkt echt. Er ist mit dem Stempel der Deutschen Bank versehen, mit Unterschriften, mit Kontaktdaten der Bankfunktionäre, die den Fall angeblich bearbeitet haben. Es trägt das Datum 9. Oktober 2019. Nur der Chief Risk Manager, der sich gemeinsam mit einem Kollegen anscheinend um den Code gekümmert hat, war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr für das Geldinstitut tätig. Er schied zum 30. September 2019 aus. Der Mann trägt einen nicht gerade seltenen Nachnamen. Das ist insofern von Relevanz, wie dieser Nachname auch schon im Gespräch von Mitgliedern der Gruppe um Salvatore Asciolo gefallen ist, wenn es um Mitarbeiter der Deutschen Bank ging.